willkommen zu Der Portugiesischkurs. Wir freuen uns, dass Sie mit uns Portugiesisch lernen. Mein Name ist Michaela und ich begleite Sie durch den Kurs. Bevor es richtig losgeht, schnell noch einige erste Hinweise zum Umgang mit den CDs. Bitte lesen Sie immer zuerst die Anweisungen im Buch, bevor Sie sich die Sprachaufnahmen anhören. Wenn hinter dem CD-Symbol zwei Indexnummern stehen, bedeutet das, dass wir den Text zweimal aufgenommen haben. Zuerst in einer annähernd realistischen Fassung und mit Hintergrundgeräuschen und anschließend ohne Geräusche und in einem langsameren Sprechtempo. Seien Sie nicht entmutigt, wenn Sie einen Dialog nicht auf Anhieb verstehen. Hören Sie ihn sich einfach noch ein- oder zweimal an. Das war's für den Anfang. Weitere Tipps gebe ich Ihnen im Laufe des Kurses. Beginnen wir nun unsere Reise ins Portugiesische.